Kapitel 4 Lebe in Wahrheit und Demut vor Gott. Erstens, wandle in Wahrheit. Das ist Gottes Erziehungsgrundsatz. Der Herr: Mein Sohn, wandle vor mir in der Wahrheit und suche mich stets in der Einfalt deines Herzens. Wer in Wahrheit vor mir wandelt, ist vor bösen Anfällen beschützt. Die Wahrheit wird ihn befreien von den Versuchern und den Verleumdungen der Ungerechten. Wenn die Wahrheit dich befreit hat, wirst du wahrhaft frei sein und dich um das eitle Gerede der Menschen nicht kümmern. Der Knecht: Herr, es ist wahr. Wie du sagst, so möge es, ich bitte dich, an mir geschehen. Deine Wahrheit belehre mich, sie beschütze und bewahre mich bis zum seligen Ende. Sie befreie mich von jeder schlechten Neigung und ungeordneten Liebe, und ich werde wandeln mit dir in großer innerer Freiheit. Zweitens. Die Wahrheit gibt dir Einblick in deine Schwäche und Sündigkeit. Der Herr: Ich will dich lehren, spricht die Wahrheit, was recht und wohlgefällig vor mir ist. Gedenke mit großem Abscheu und Schmerz deiner Sünden und glaube nie, du wärest etwas wegen deiner guten Werke. In Wirklichkeit bist du ein Sünder, von vielen Leidenschaften geknechtet und umstrickt. Von dir selbst aus neigst du nur zum Nichts. Du fällst und unterliegst schnell, und schnell bist du verwirrt und zerstreut. Nichts hast du, dessen du dich rühmen könntest, aber vieles, weshalb du dich gering schätzen solltest. Du bist weit schwächer, als du begreifen kannst. Nichts von allem, was du tust, erscheine dir groß. Nichts halte für bedeutend, nichts für kostbar und bewunderungswürdig und des Lobes wert. Nichts für erhaben, lobens- und wünschenswert, außer dem Ewigen. Über alles gefalle dir die ewige Wahrheit, und stets missfalle dir deine übergroße Nichtswürdigkeit. Nichts fürchte, tadle und fliehe so sehr als deine Fehler und Sünden. Sie sollen dir mehr missfallen als jedweder Verlust an Gütern. Drittens, die ewige Wahrheit bewahrt vor Überheblichkeit. Manche wandeln nicht aufrichtig vor mir. Geleitet von einer gewissen Neugier und Anmaßung, wollen sie meine Geheimnisse ergründen und Gottes erhabene Tiefen begreifen, während sie sich und ihr Heil vernachlässigen. Diese fallen oft in große Versuchungen und Sünden, weil ich ihrer Hoffart und Neugier widerstehe. Fürchte die Gerichte Gottes. Zittere vor dem Zorn des Allmächtigen. Hüte dich, die Werke des Allerhöchsten zu ergründen. Erforsche vielmehr deine Sünden und denke nach, wie sehr du gefehlt und wie viel Gutes du vernachlässigt hast. Manche stellen ihre Frömmigkeit nur in Büchern zur Schau, andere in Bildern, wieder andere in äußeren Zeichen und Gestalten. Manche führen mich im Munde, in ihrem Herzen aber kaum. Viertens. Sie schenkt uns die Sehnsucht nach dem Himmel. Andere gibt es, die im Geiste erleuchtet und von ihren Leidenschaften geläutert, ständig nach dem Ewigen trachten. Sie hören nur ungern von irdischen Dingen und unterwerfen sich nur mit Widerstreben den Bedürfnissen der Natur. Sie sind es, die vernehmen, was der Geist der Wahrheit in ihnen redet, denn er lehrt sie, das Irdische gering zu werten, das Himmlische zu lieben, die Welt abzutun und nach dem Himmel Tag und Nacht zu verlangen.